1. Es gibt tatsächlich Ort, an denen Silber gefunden wird, und Platz, an denen man Gold gewinnt und es anschließend reinigt. 2. Eisen wird ausdem Erdreich ausgegraben, und ausdem Gestein schmilt man durch Hitze Wertfalls Kupferers heraus. 3. Die Menschen vertrieben die Dunkelheit in den Minen und Erfischen bis zur äußersten Grenze das Gestein, das in tiefster Finsternis verborgen liegt. 4. Sie legen Scharkte fernab von bewohnten Gebietenen, dort hängen sie in Seilen, Verges sen von den Menschen oben, und schweben in der Tief. 5. Warend auf der Oberfläche getreid verbrotwachst, wird das in ihr der oder y durch ein gewaltiges Feuer umgewalt. 6. In ihrem Gestein befinden sich die Fundstatten von Safran und der Staub in Thult Wertvoll Goldpartikel. 7. Keenem Raubvogel ist der Fad Dorthing bekannt, und selbst das Schaf Orge des Falken hat diesen Weg niemals entdeckt. 8. Stolz Wildtier haben diesen Fad nie betreten, und Orge der Machtige Low ist dort niemals entlang geschritten. 9. Der Mensch legt Handen das Hart Gestein und grab die Berge bis zu ihren tiefsten Wurzeln im Schatze zu finden. 10. Schlag Tunnel durch die Felsen, wobei sein Orge all Arten von Kosperen Dingen entdeckt, die dort verborgen sind. 11. Addicted die Wasserraden ab, damit sie nicht durch sicken, und bringt auf dies Weiße das Verborgen und das Helle Licht. 12. Wo aber kann man die Weisheit finden, und in welchem Ort ist die Quelle der wahren Erkenntnis verborgen? 13. Kein Sterblicher kennt den Weg zu denn sie ist im Land der Lebenden und keinem Ort anzutreffen. 14. Die Tief des Oseans erklärt, dass sie nicht in sei, und Ort das Weite Meer behauptet, sie nicht zu besitzen. 15. Man kann sie nicht mit reinem Gold erwerben, noch kann Silber als Kaufpreis auf eine Wage abgeben werden. 16. Sie las sich weder mit dem Gold aus offer noch mit kostbaren Edelsteinen wie Onyx oder Saphir vergleichen. 17. Weder Gold noch Glas erreichen Renwood, und man kann sie nicht gegen Gefass aus feinstem Gold eintauschen. 18. Korallen und Kristall sind im Vergleich zu bedeutungslos, denn der Besitz von Weisheit ist wertvoller als die kostbarsten Perlen. 19. Orch der Topas aus Äthiopien Kontirem wird nicht gleich, und sie kann nicht mit reinstem Gold aufgewogen werden. 20. Woher also stamp die Weisheit tatsächlich, und wo befindet sich der Fundort der Warren Erkenntnis? 21. Sie ist vor den Organ aller Lebusen verhult und blät selts den Vogeln im Himmel vollständig verborgen. 22. Sogar der Abgrunden der Tod Sagen, das sie mit ihren Ohren eingerutscht über ihre Existenz gehort haben. 23. Gott allein verstet den Weg zu und na kennt ihren tatsächlichen Aufenthaltsort in der Schöpfung. 24. Den sein Blick reicht bis und die äußersten Enden der Oder, und the Seat als, was unter dem gesamten Himmel geschieht. 25. Als a dem Wind sein Kraft verlieren den Wasamassen ihr genuin Mass Suteilte, war sie bereits bei ihm. 26. Erlegte ein Ordnung für den Regen festen bestimmt den Fad, den der Blitzstrahl bei einem Gewitter nehmen sollte. 27. Zu jener Zeit sah die Weisheit, wirken dit sie, gaber einen festen Platz und erforscht sie gründlich. 28. Schließlich sprach zum Menschen, die erforscht vor dem Herrn ist war Weisheit, und das bos zu mir den, bedutet Einsicht.